Hans hat dies ohne weiteres begriffen. Ja, freilich. Aber, Herr Doktor, wer sind nun diese Lebewesen? Nun wird der Arzt ganz feierlich und deutet auf die Reagenzgläser. In diesen Gläsern befinden sie sich. Man heißt sie Bazillen oder Bakterien. Nun wird es dem kleinen Hans aber doch zweierlei zumute. Der Arzt, der das bemerkt, lächelt und sagt bloß, hab keine Angst, die Gläser sind gut verschlossen, da können keine Bazillen heraus. Nun lächelt der Junge auch wieder. Eines kann ich aber noch nicht verstehen, Herr Doktor. Wie ist es denn möglich, dass diese so kleinen Bazillen einen großen Menschen anstecken und krank machen können? Diese Frage habe ich erwartet, antwortete der Arzt. Ich will dir das erklären, soweit du das überhaupt verstehen kannst. Solche Bazillen, wie sie in den Gläsern aufbewahrt sind, hat der diphtheriekranke Mensch zu Millionen in seinem Körper. Sie befinden sich auch in seiner Lunge und werden dadurch sogar durch den Atem verbreitet. So ist das. Ich werde sie also damals wohl eingeatmet haben. Stimmt. Auf diese Weise kamen die Bazillen in deinen Körper. Dort vermehrten sie sich zu Millionen und Abermillionen, sie verseuchten dein Blut und riefen dadurch bei dir die Diphtherie hervor. Ach so, jetzt verstehe ich auch, warum man Diphtheriekranke von den anderen Menschen absondern muss. Sie würden sonst die Krankheit nur noch weiter verbreiten und viele andere unglücklich machen. Bist ein gescheiter Junge, lobt der Doktor. Nun hast du die Hauptsache schon verstanden. Die Bazillen oder Bakterien sind so gefährlich, weil man sie nicht sehen und deshalb ahnungslos von einem kranken Menschen angesteckt werden kann. Die Diphtherie ist aber eine heimtückische Krankheit, meint der Hans. Gewiss, aber es gibt noch andere gefährlichere Krankheiten, die ebenfalls durch Bazillen erregt und von Bazillen verbreitet werden. Hast du schon einmal etwas von Typhus, von der Ruhr oder von der Cholera gehört oder gar von der Pest oder dem Aussatz? Ja, in der Schule hörten wir schon davon, besonders im Geschichtsunterricht, diese Krankheiten müssen schrecklich sein. Der Arzt stimmt dem Jungen zu. Ja, sie sind grauenhaft und haben schon Hunderttausende von Menschen, ja sogar ganze Völker dahingerafft. Furchtbar. Aber sagen Sie, Herr Doktor, gibt es denn kein Mittel, mit dem man sich gegen diese Krankheiten schützen kann? Aber natürlich, berichtet der Doktor, wir Ärzte haben schon viel getan und gute Gegenmittel geschaffen. Aber trotzdem sind die Bazillen immer noch da. Sie können erst dann unschädlich gemacht werden, wenn alle Menschen auf der ganzen Welt den Kampf gegen die Bazillen aufnehmen würden. Wenn alle Menschen auf das Genaueste die ärztlichen Anordnungen befolgten. Wenn sich alle Menschen zusammenschließen würden, um endlich die Bazillen, die Erreger der schrecklichen Krankheiten, für immer zu vernichten.